und da wartet man nur noch auf einen Investor, der dann noch eine Häuserreihe 6 bis 8-stöckig davor zieht. Vor die Haspa-Gebäude und so. Ne? Und dann sind dann mal 8 Meter Fußgängerzone dazwischen. Deswegen wird das gar nicht diskutiert. Aber du kannst nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Also das ist ja genau das, was Christoph gerade gesagt hat. Natürlich, also im sozialen Sinne funktioniert das. Einfach mal lassen, ich meine, die 1-Euro-Läden, was gibt es alle? Was hätte sich noch alles entwickelt? Also es war doch großartig, da war immer was los. Ich denke mal, das ist so ein Argument, wo man muss jetzt unbedingt da irgendwie eine Veränderung schaffen und einen Investor. Es ist, nein, muss man nicht. Man hätte auch eine Dinge, die mal einfach so stehen lassen können. So war ja auch die Diskussion in der Öffentlichkeit oder bei den Bewohnern in der Planungswerkstatt war die Diskussion immer die, diese 3 Gebäude, von denen Heiner eben gesprochen hat, die sind der Dreh- und Angelpunkt in der Entwicklung des gesamten Stadtteils, weil sie sind ein Fremdkörper. Ne? Sie sind Fremdkörper, als sie die Entwicklung verhindern. Ne? Bei den Fremdkörpern, da komme ich natürlich zu der Zuspitzung, die Christoph vorher schon ein bisschen angedeutet hat. Also Fremdkörperschein ist ja manchmal irgendwie so ein Terminus, der in vielen Diskussionen benannt wird. Ich will da jetzt nichts unterstellen. Aber Christoph hat ja schon zu Recht angesprochen, ja, die Kopftuchträger und Hartz-IV-Empfänger. Und ich denke, dass, wenn man die Texte auch von den regierenden Bezirkspolitikern liest, gibt es sehr rassistische Subtexte dabei. Also das wird irgendwie natürlich nicht so offen ausgesprochen, aber klar ist, dass immer die Konstellation der Bevölkerung, wie sie da in Altona Altstadt ist, das Problem ist. Gleichzeitig stellt man zum Angebot, dass sozusagen für die problematischen Bewohner, dass die da jetzt sich beteiligen. Also aus welcher Position heraus sollten sich zum Beispiel Migrantinnen, die dort wohnen, an der Planung beteiligen? Sie sind das Problem und beteiligen sich an der Lösung des Problems. Also eine sehr seltsame Konstruktion, die sich da herstellt. Das ist der springende Punkt, dass es auch schwierig ist, immer an einzelnen Gebäuden jetzt festzudiskutieren und am Frappant. Es geht ja auch in dieser GEWO-Studie, die dieses Viertel untersucht hat, gar nicht ums Frappant an sich. Es geht um, wie Sie da auch schreiben, Austausch der Bevölkerungsstrukturen und wie Sie ja in dieser Studie festgestellt haben, positive Entwicklung Ottensen, negative Entwicklung in Tüdelchen, Altona Altstadt, Große Bergstraße, das haben Sie ja ganz klar da geschrieben und von daher geht es ja auch nicht um dieses eine Gebäude nur, es geht um den gesamten dieses gesamte Sanierungsgebiet. Es geht ja auch um diesen gesamten Masterplan, da geht es nicht nur um IKEA, ist ein kleiner Teil, es geht um die Modernisierung, Umstrukturierung dieser ganzen Wohnbereiche und das betrifft einfach die Austausch der Bevölkerungsstrukturen insgesamt. Und da weiß ich nicht, ob man da jetzt so viel an diesem einzelnen Ästhetikgebäude und so mit weiterkommt, weil es einfach im Plan nicht so vorgesehen war. Das ist ja auch wichtig. Aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass ja auch die Menschen ausgetauscht werden sollen. Das ist die Grünen ja auch so gesagt haben, ne? Das Ganze hier alles geändert werden. Ja. Ich meinte mit Fremdkörper auch wirklich dieses soziale Phänomen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Also ich habe das jedenfalls so wahrgenommen. Ich wohne halt seit 86 und ich habe das so wahrgenommen, dass es auch in Gesprächen mit Nachbarn und so, also die Große Bergstraße war insofern, sag ich mal, ein Tüdelchen schlecht angenommen, als es viele Leute gab, ne, wie auch schon lange bevor Karstadt rausgegangen ist und so, die gesagt haben, also was soll ich da hingehen? Ne? Ich kann genauso schnell steige in mein Auto oder gehe einfach über die Straße und nach Ottensen und da kann ich genauso gut einkaufen oder vielleicht sogar besser. Seitdem der Thunmarkt da ist, ne, hat sich das gewandelt und das meinte ich eben so ein bisschen mit Fremdkörper, dass die Leute also die Große Bergstraße hatte, das haben dann einige Leute so in der Planungswerkstatt immer so formuliert, keine große Aufenthaltsqualität. Also irgendwie, das ist auch ein blödes Wort, das gebe ich ja auch gerne zu. Finde ich auch ein blödes Wort. Im Laufe der Diskussion ist ja auch klar geworden, es muss an den Gebäuden muss gar nicht unbedingt was geändert werden, sondern es muss wirklich was vor Ort passieren und sozial was passieren, inhaltlich was passieren. Diese Gebäude müssen anders genutzt werden. Aber wie war das zum Beispiel bei der Planungswerkstatt? Waren da Migrantinnen beteiligt? Ja. Also ich habe zum Beispiel beim Sanierungsbeirat beobachtet, war ein Vertreter der türkischen Kleingewerbetreibenden oder Gewerbetreibenden da. Der fiel meistens auf, dadurch, dass er nichts gesagt hat. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich denke, dass da einfach auch so eine ja, weiß nicht, so ein Erfahrungsschatz dann dazu gewirkt hat, okay, wir halten uns da raus, wir gucken, wie das läuft und versuchen uns da den bestmöglichen Weg rauszufinden. Aber dass es in der großen Bergstraße vielleicht die Zukunft dafür nicht so die allerbeste ist, das kann man ja in Ottensen sehen. Die türkischen Gemüsehändler in der Ottensener Hauptstraße sind weg. Okay, gut. Und die Politik, zumindest die öffentlich verlautbare Politik, die äußert sich dazu nicht, sondern die hat ja, wie gesagt, das vorher benannte Problem und findet dann in IKEA aber das ist die Möglichkeit, dass sich das Problem eben so löst, wie sie sich das aber ich glaube, vorstellen. Dieses, also ich sehe das überhaupt nicht als Problem, ich wohne, wie gesagt, schon lange, ich sehe das überhaupt kein Problem, als ein Problem an. Ne? Ich glaube, das ist von außen aufgefropft, dieses Problem. Das wird immer konstruiert. Es ist gar nicht so. Ich glaube, der Stadtteil zeichnet sich gerade im sozialen dadurch aus, dass das halt super gut funktioniert. Es klappt einfach alles. Ne? Also ich weiß, dass auch so durch eigenes Engagement in der Schule zum Beispiel. Die Schule, die Luise-Schröder-Schule ist stolz darauf, nicht nur stolz, sondern das Ganze ist verständlich, es sind Kinder aus 56 verschiedenen Nationalitäten an dieser Schule. Das ist ganz normal und das funktioniert super gut und es ist einfach es funktioniert. Also auch die Nachbarschaft funktioniert im Stadtteil. Vielleicht nicht in der großen Bergstraße, weil das meinte ich vorhin einfach mit diesem Fremdkörper. Ne? Es ist so überdimensioniert einfach nur. Ne? Das, aber ich glaube, das haben ja auch eure Aktivitäten gezeigt und die ganzen Sachen, die in den letzten Jahren da gelaufen sind, dass das durchaus eine ganz andere Nachbarschaft auch in der großen Bergstraße möglich ist, wenn da andere Aktivitäten laufen, wie zum Beispiel mit der Blinzelbar und andere Geschichten. Ne? Das funktioniert. Da müssen nur Leute sein, die da dann auch was machen. Und machen dürfen. Prozess, ja, machen also der große Unterschied, der große Unterschied zwischen der Bewertung des Frappants liegt darin, dass die einen das Frappant von außen nur betrachten, und zwar als leere Hülle, und die anderen durften es von innen kennenlernen. Ich glaube generell, dass eine Stadt Unterschiedlichkeiten nicht nur zulassen muss, sondern auch fördern sollte, weil die Menschen unterschiedlich sind und weil damit immer wieder neue Wege gegangen werden können und man kann sich mal ausprobieren. Das hat halt so ein innovatives Moment, da kann man sich neu erfinden. Und nebenbei, oder nicht nebenbei, es ist ja ein viel toleranterer Entwurf. Und dieses ist, glaube ich, bei der Stadtplanung, aber noch weniger bei der Politik, meiner Meinung nach nicht richtig angekommen, dass Unterschiedlichkeiten Chancen bergen und Faszinationen sind. Und wir erleben halt wieder so einen standardisierten Ablauf. Also quantitative Fakten dominieren die Analysen. Es geht nicht um Qualitäten, es geht wenig um das, was sein könnte potenziell. Das ist sehr bedauerlich. Also da wird wenig aus der aus den Gremien und so weiter rausgeholt. Ich glaube, dass die Planung oder ja, die kompetenten Leute, die müssen da ans Steuer und die müssen sich auch müssen sich verstehen gegenseitig. Die müssen wissen, wie das im Stadtteil läuft. Und deswegen finde ich es auch wirklich erschreckend, dass all diese Beteiligungsverfahren kaum Einfluss haben in die Planung. Also die werden angehört, um sie dann wieder wegzuschieben. Aber vielleicht sind die kompetenten Leute auch einfach wir selber alle. Ja. Vielleicht darf das man das nicht abgeben an irgendwelche Leute. Das denke ich. Müssen wir auch die Sprache bezirzen, dass vielleicht durchaus kompetente Leute, weil sie eben einfach das durchsetzen, was die Interessen des Bezirks oder der Investoren eben sind. Und das sind eben nicht, dass es den vielleicht auch, egal ob Unterschiedlichkeiten im Bezirk oder bei den Anwohnern gut funktionieren, solange wie Sachen Profit bringen, das ist doch interessant. Also so von daher. Ich würde dann hinter Ihrem Argument eben anschließen und das nochmal bestärken. Da gibt es einige Leute, die machen ihre Hausaufgaben, andere haben auch fundamentale Kenntnisse noch nicht gewonnen. Und auch auf unserer Seite haben wir auch immer noch Wissenslücken, die wir uns bemühen zu schließen, ganz klar. Zum Beispiel ist da eben Mitscherlich zu nennen, etwas, was eigentlich jeder, der sich in der Stadt aufhält und Stadt bewegt und Stadt belebt, in irgendeiner Form vielleicht lesen sollte. Mitscherlich die Unwirtlichkeit, jetzt weiß ich gerade nicht, der Städte oder unserer Städte, aber eine Streitschrift aus den 60ern, die sich eben explizit damit auseinandersetzt, wo und wie kann Beteiligung geschaffen werden, wer bringt sich wo ein, wer hat sich wo nicht eingebracht, wer überlässt Steuerungsmechanismen Leuten, die bestimmte Kurse verfolgen, wo und wie kann man intervenieren. Es ist einfach eine Streitschrift, die damals, als sie rauskam, hoch diskutiert wurde, aber eben leider wieder wenig Widerhall fand. Sprich, die Allgemeinheit, wir Bürger haben wenig Kenntnis davon. Und umso mehr finde ich solche, was du eben ansprachst mit den Frappant Außen- und Innenbetrachtung, die Kreation oder das Überlassen von Freiräumen und Spielräumen, Spielwiesen, Ausprobieren. Es geht ja nicht nur darum, dass ein paar Künstler ein Atelier haben, sondern es geht ja darüber hinaus. Also das soziale Gewissen dieser Leute, die dort Dinge schaffen, endet ja nicht unbedingt an der Leinwand, sondern es geht ja darüber hinaus, dass Leute aus dem Umfeld eingeladen werden und eben auch Formen neuen sozialen oder anderen sozialen Miteinanders erprobt werden. Es werden Gemeinschaften gebildet, man tauscht sich aus, man befruchtet sich gegenseitig. Und das sind die Chancen, die dann eben auch eine Stadt leider vergibt, indem sie diese Plätze wegrationalisiert oder eben wegrationalisieren lässt. Naja, aber dafür werden wir eben uns noch anders einsetzen müssen, dass das nicht einfach so funktioniert, dass die sagen, na, dann geht mal in die Kaserne, da habt ihr es jetzt warm. Also das sind ja vielleicht die großen Probleme, die wir besser hätten diskutieren müssen. Also Dinge zu verhindern. Also und ich finde auch Bücher, es gibt ja wieder neue, wie dieses hier zum Beispiel. Ne? Ja, vielleicht kann ich jetzt hier nochmal intervenieren. Ich wollte ja auch ein bisschen Musik einspielen. Ich sehe auf jeden Fall, dass wir in den letzten 50 Minuten ungefähr in einem Thema angekommen sind, was ich mir auch gewünscht habe für die letzte Stunde. Nämlich die Situation der Frappant-Künstler, Kulturschaffenden und Kreativen in der Victoria-Kaserne, wo wir dann ein bisschen mehr erfahren, auch über das, vielleicht über mögliche Zukunftsperspektiven. Dazwischen jetzt erstmal Musik, und zwar nochmal wieder von Sun Ra, vielleicht ein bisschen thematisch dazu passend, The Theme of the Stargazers. This is the theme of the stargazers, stargazers in the sky. This is the theme of the stargazers, stargazers in the sky. This is the song of tomorrow's world, a cosmic second stop is Jupiter, the second stop is Jupiter, second stop is Jupiter, second stop is Jupiter, all of the Jupiter, the second stop is Jupiter, Jupiter, Jupiter, Jupiter, Jupiter, the second stop is Jupiter, Jupiter is the second stop, second stop is Jupiter, Jupiter, Jupiter, Jupiter, Jupiter, Jupiter, the second stop is Jupiter, the second stop is Jupiter, Jupiter, Jupiter, Jupiter, Jupiter, Jupiter, the second stop is Jupiter, second stop is Jupiter, second stop is Jupiter, second stop is Jupiter, second stop is Jupiter, Jupiter, Jupiter, second stop is Jupiter. Second stop is Jupiter. Uranus. Why go to the moon, try Uranus? Uranus. Uranus. Why go can do the moon, drive Pluto too. Drive Pluto too. Pluto too. I can do the moon, drive Pluto too. Drive Pluto too. Drive Pluto too. Oh, I can do the moon, drive the intergalactic. Intergalactic. Intergalactic. Oh, I can do the moon, drive the intergalactic. Intergalactic. Intergalactic. I can do the moon, drive the kingdom of the sun. Kingdom of the sun. Oh, I can do the moon, drive the kingdom of the sun. Sanra, der doch ein bisschen länger zu hören war mit seinem intergalaktischen Orchester. Es waren dann noch die Space Chance Medleys zu hören mit Stop is Jupiter und Why Go to the Moon, Neptune, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Pluto. Alles Möglichkeiten, wo wir uns hinbewegen können. Aber wir sitzen noch hier im Studio und diskutieren über die Situation und die aktuellen Gegebenheiten um die große Bergstraße und Altonas Zukunft, was die Stadtentwicklung anbelangt. Und da habe ich mich ein bisschen zu weit in der Zeitplanung schon vorbegeben. Deshalb kleiner Stopp zurück und die Möglichkeit für Tina. Du hattest einen Beitrag, der auch was mit der ganz aktuellen Situation in Altona zu tun hat. Ja, also unsere Initiative beschäftigt sich ja eben nun mal nicht nur mit dem Thema IKEA unbedingt. Also wir gucken schon auch, dass wir irgendwie die brennenden Themen im Bezirk aufgreifen und da ist unter anderem, bin ich da drauf gekommen, über dieses Fremdkörperwort, weil es jetzt da sich gerade eine Initiative gebildet hat, die dagegen ist, dass sich eine Drogenberatungsstelle, die Stay Alive Drogenberatungsstelle in der Wöchowstraße in der Nähe der Großen Bergstraße ansiedelt, die aus St. Pauli durch Mieterhöhung vertrieben wurde. Und da gucken wir mal, dass wir da uns, also beziehungsweise wir positionieren uns da natürlich dafür. Die Argumentation dieser Initiative ist im Prinzip, dass die Drogensüchtigen sozusagen wie eine Art Aliens oder Fremdkörper dann also nah überfallen, wo ja die Argumentation vorher von den Gegnern, von den Befürwortern von IKEA sozusagen die schlechte soziale Struktur Altonas war, was jetzt auch irgendwie ein bisschen mehr oder weniger im Gegensatz steht. Und wir haben natürlich vor, in näherer Zukunft das nochmal zu unserem Thema zu machen und da eventuelle Aktionen zu planen. Und unter anderem ist dazu auch sehr interessant, dass sich da Reset, die Druckerei, mit der Initiative, also in dieser Initiative sich befindet. Genau, das wollten wir nochmal sagen. Super. Ja, da musst du ein bisschen erklären, was mit Reset auf sich hat. Ja, genau. das war, ist ein ehemaliges Kollektiv auch gewesen, was da halt irgendwie eine Druckerei gebildet hat. Mehr weiß ich da jetzt auch nicht. Ja, also wirklich, ich kann da so ein bisschen mehr dazu erzählen, weil ich ja auch vor 32 Jahren in der Wohngemeinschaft wohnte und einer der Beteiligten, der öfters in der Wohngemeinschaft zu Besuch war, hatte dann später mit der Reset-Druckerei zu tun und war damals so im autonomen linksradikalen Spektrum sehr aktiv, auch mit direkten Aktionen, wie es schön heißt. Daraus hat sich also dann irgendwie, wie auch immer, ob er noch dabei ist, weiß ich nicht, die Reset-Druckerei entwickelt. Ich hatte mal ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von Reset-Druckerei, weil einfach die Frage im Raum stand, sollen die Blinzelbar-Karten denn dort gedruckt werden oder müssen die unbedingt über diese Billigdruckereien, die man übers Internet erfahren kann, gedruckt werden? Und ich hatte dann so angefragt, gibt es denn die Möglichkeit, dass ihr einen günstigeren Preis macht? In dem Zusammenhang habe ich ja mitgekriegt, dass die also zum Beispiel so diese netten Aufsteller und die Verpackung für American, wie heißt es, dieser gesunde Tabak, dieser Indian American Spirit, dass die das da drucken, also selber im Drogenbereich sozusagen tätig sind, wenn man es mal ein bisschen reinfasst, und damit ihr Geld verdienen, das hat offensichtlich dazu gesorgt, dass sie das Gebäude nun kaufen konnten oder vielleicht schon vorher kaufen konnten. Okay, ich mache mich jetzt hier unbeliebt in meiner Nachbarschaft, so soll es also sein. Und unbeliebt habe ich mich auch bei anderen, die dann ganz überraschend auf mich zurannten und sagten, ach, das ist so eine Schweinerei und da kommen die ganzen Drogenabhängigen und die würden den ganzen Bezirk irgendwie kaputt machen und stellen sich mal vor, jetzt sind da 2000 Stimmen abgegeben worden und die 500 Stimmen von den Migranten, die werden dann nicht gezählt. Ja, was meine Entgegnung dann war, ja gut, okay, das ist natürlich tragisch, aber wissen Sie denn auch, dass zum Beispiel bei der Schulreform 200.000 Migrantinnen und Migranten nicht mit abstimmen konnten, obwohl ihre Kinder ebenso zur Schule gehen wie die Nicht-Migrantinnen. Spielt dann keine Rolle und es geht also weiter und die sammeln weiter fleißig Stimmen, um gegen Stay Alive, gegen die Ansiedlung von Stay Alive da aktiv zu werden. So momentan hat es offensichtlich noch nicht gereicht mit den 2000 abgegebenen Stimmen, die waren wohl nicht alle gültig. 1860 müssen es, glaube ich, sein und wir hoffen, dass sie das weiter nicht schaffen. Zum Glück ist es im Bezirk so, dass eine große Koalition, zum ersten Mal eine große Koalition für die Ansiedlung des Stay Alive ist. Ich war ganz verwundert, als ich da in der Bezirksversammlung, zumindest im öffentlichen Teil, beim anderen konnte ich ja nicht sitzen, klar, saß und da hat sich also als einziger der Vertreter der FDP vehement gegen die Ansiedlung des Stay Alive irgendwie ausgesprochen. Da gab es dann noch den Vorschlag, dass doch vielleicht eine Videoüberwachung das Problem lösen könnte. Aber wie dann die kompetenten Vertreter von CDU und GRL dann einwenden konnten, ist das ja ein rechtliches Problem, was noch nicht so ganz geklärt ist. Also wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit der Ansiedlung. Mal ein bisschen ein ungutes Bild gibt es natürlich für den Besitzer des Gebäudes ab. Er kann sein Gebäude, was früher eine Gewürzmühle war, nicht mehr verkaufen. Und kann natürlich den Umbau dann durch die Ansiedlung von Stay Alive ganz gut finanzieren. Also es gibt verschiedene Interessenstränge, die da aktiv sind. Zur Hintergrundinformation sollte vielleicht noch gesagt werden, dass in der Großen Bergstraße schon einige Drogenhilfseinrichtungen sind. Das ist bisher offensichtlich niemand aufgefallen. Warum ist es niemand aufgefallen? Ja, anscheinend nicht so ein Problem ist. Okay. So, und das sollte uns vielleicht auch nochmal den Schwenk geben oder euch den Schwenk geben zu der Wahrnehmung, die innerhalb der Presse stattfindet oder mit der medialen Wahrnehmung von euren Aktionen, von der Keine Ikea in Altona Initiative. Das ist ja so gewesen, dass ihr dann zum Beispiel verschiedene Aktionen im Januar, glaube ich nicht, aber im Februar, März dann gemacht habt, auch im April mit den, ja, vielleicht könnt ihr das besser erklären als ich. Also wir haben zum einen ja öfter mal dieses Schleichen mit Fahrrädern gestartet, was halt irgendwie die auf die Verkehrsproblematik, was IKEA wahrscheinlich heranbringt, aufmerksam machen sollte, was immer mit großer Polizeipräsenz irgendwie verbunden war und aber dann ziemlich kleiner Pressepräsenz. Also so dementsprechend das nochmal zu dem Thema, wir hatten also kurz nach dieser Bürgerentscheid-Geschichte auch den Mut nicht verloren, hatten da auch noch Aktionen gemacht, das ist halt nur in der Wahrnehmung der, das wurde komplett der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Das wurde komplett weggedrückt aus den Medien. Die einzigen, die darüber berichtet haben, war vielleicht Feuerlöscher. Ja. Wir haben ja auch im Februar nach diesem Bürgerentscheid auch nochmal Stadtteilversammlung gemacht, eine zum Start sehr große, sehr gut besuchte, die erstmal einen sehr informativen, mobilisierenden Charakter hatte und danach auch noch welche. Und eine Stadtteilversammlung, wo wir uns gesagt haben, wir wollen uns erstmal unseren Raum zurücknehmen für unsere Ideen, um unsere Ideen zu entwickeln und wollen andere dazu ermutigen, den Raum mit zurückzunehmen. Und sowas versiegt natürlich in der Presse. Das ist nicht gerne gehört und gesehen und das wird totgeschwiegen eigentlich am liebsten. Wenn es nicht negativ ist, dann tot. Und ihr habt auch eine Pressemitteilung rausgeschickt, als IKEA stolz verkündigt hat, IKEA einigt sich mit den Nachbarn. Ein Euphemismus, der natürlich sehr, ja, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, mit den Nachbarn, betrifft dann irgendwie die Forum-Eigner. Gut, es sind zwei, insofern kann der Plural berechtigt sein, aber die anderen Nachbarn waren ja noch nicht gefragt. Und da habt ihr eine sehr detaillierte und fundierte Presseerklärung rausgegeben. Die ist, glaube ich, in der Presse nirgendwo erwähnt worden. Wie so viele, okay, gut. Keine Presse ist auch eine Presse. Aber es gibt ja noch unabhängige Medien, die ja auch über IKEA berichten und eben positiv berichten. Das gibt es, ja. Altona Info hatte sich sozusagen da zur Aufgabe gemacht, jetzt so eine Art Bürgerforum einzurichten, wo man dann eben auch seine Meinung sagen konnte. Aber wenn man sich das mal genau anguckt, sind eben, sage ich jetzt mal, unsere Meinung, also die Meinung gegen IKEA, die tauchen da eben gar nicht auf. Da muss ich widersprechen, da bist du nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Also ich habe mich da der Mühe unterzogen, die Einträge bei Altona Info in den letzten 4 Wochen mal genauer anzugucken. Und da ist eine heftige Diskussion über die momentane Planung von IKEA im Gange. Und geht sogar so weit, dass Herr Marc Klaasen, der ja nun Fraktionsvorsitzender der SPD im Bezirk ist, sich genötigt fühlte, da auch noch irgendwie seine Meinung dazu abzugeben. Ein pikantes Detail, Marc Klaasen fiel letztes Jahr, glaube im Frühjahr, damit auf, dass er denn einen ganz grandiosen Vorschlag gemacht hat. Er hat nämlich den Vorschlag gemacht, den von ihm sogenannten verwahrlosten Park an der Altonaer Poststraße doch umzuwandeln in eine Park Fläche, die also zur Lösung des Problems, des Verkehrsproblems beitragen sollte, das IKEA hervorrufen wird. Okay, also das kann ich nur empfehlen. Das sind wirklich interessante Beiträge und der Anonyme, sage ich deshalb, weil er im Gegensatz zu den anderen sich in den Blog Eintragenden sich nicht namentlich nennt, sondern IKEA sagt, heißt es dann immer in dem Blog, IKEA sagt das, IKEA sagt jenes, hat eigentlich Probleme danach zu kommen und auf die entsprechenden Antworten zu kommen, die er da formulieren kann. Es ist leider so, dass er sich nicht ins Konkrete einlässt, bleibt immer sehr allgemein. Ich sage jetzt eher, weil, gut, das ist naheliegend, dass man da eher dazu sagt, IKEA könnte auch Sie sein oder das. Also das können wir nochmal anders mal diskutieren. Vielleicht nutzen wir jetzt doch aber die letzte halbe Stunde zu dem angesagten, von mir vorher angesagten Blog über das Frappant in der, den Frappant e.V. in der Viktoria-Kaserne. Und da vielleicht meine erste Frage: Wie stellt sich für euch, Benjamin und Dodo, die aktuelle Situation da in der Viktoria-Kaserne? Wie habt ihr den Umzug bewältigt und wie geht das dort weiter? Fangen wir vielleicht mit dem Umzug an. Es war kalt, es war viel Arbeit und logistisch enorm, was geleistet wurde. Dass also 130 Leute gefühlte, es waren ja faktisch nicht ganz 130, aber gefühlte 130, ihr Material, ihre Arbeitsplätze, also abbrechen, ihr Material bewegen müssen. Es war ja nicht freiwillig. Das Ganze eben auch unter ziemlichem Zeitdruck und im Vorfeld eben entsprechend zähe und langwierige Verhandlungen, in denen ihr zum Teil auch noch teilgenommen habt, um einen Ort zu finden, um so viele Leute unterzubringen, damit man überhaupt irgendwo mal daran denken kann, in absehbarer Zeit weiterzuarbeiten, seine Arbeit aufzunehmen, für einige eben wirklich Lohn und Brot, für andere mehr der Forschungsaspekt der Erweiterung. Das ist nicht ohne gewesen und führte also auch zu enormen Einschnitten und natürlich auch zu entsprechend menschlichen Überwerfungen, was dabei nicht ausbleibt, was letztendlich aber ja eben resultierte aus dem erhöhten Druck, der von außen kam, der wirklich massiv war. Und das bedingt natürlich, dass dann, wenn man das Ganze mal spielerisch, physikalisch betrachtet, die Teilchen im Inneren, wenn die Hülle enger wird, erhöht sich die Reibung. Zum Teil entstand dabei, wenn man so will, Reibungswärme, also sehr viel konstruktive Energie, die aber jetzt endgültig dann ja da, wo wir eigentlich gerne bleiben wollten, nämlich im Frappant, leider nicht ihren Ausklang fand. Ja, aber ich denke, es hat sich doch auch innerhalb des Hauses vieles verändert. Oh ja. Also es sind doch ganz viele, also ich weiß nicht, wie viele nun eigentlich tatsächlich mitgegangen sind, das werdet ihr besser wissen. Es sind doch viele andere neue Leute, die einfach Atelierräume suchen, hinzugekommen. Und deswegen würde ich gerne auch noch mal hören, also ob dieses Frappant e.V., das der Verein sich so nennt, ob da nicht doch auch eine Veränderung stattfinden müsste, um auf dieses neue Ziel, auf diesen ganz neuen Ort zu verweisen. Also dass sich da ja auch was abgelöst hat, einfach vom Inhaltlichen her. Und das erscheint mir, also wo ich ja wirklich auch betroffen war, als Beteiligte im Vorstand, war mir das eigentlich ein Anliegen und das finde ich ein bisschen bedauerlich, dass das gar nicht weiter diskutiert wurde. Doch, das wurde es. Also da muss man mehrere Sachen zu sagen. Also es wurde erstens eigentlich, was soll man sagen, ausführlich debattiert. Es stand, also meiner Einschätzung nach, für kein aktuelles Mitglied jemals zur Debatte, sich anders zu nennen, weil sie sich doch sehr stark mit der Zeit da identifiziert haben. Man hat darüber nachgedacht, ob man dem neuen Ort einen anderen Namen gibt oder ob man da sich was Neues überlegt. Und das ist ausführlicher hat das stattgefunden. Es kam auch zu einem neuen Logo zum Beispiel, das das alte ergänzte. Aber die Leute haben sich, glaube ich, schon stark damit auseinandergesetzt und wir hatten ja viel Erfolg in der großen Bergstraße. Also es war ja eine wirklich turbulente, inspirierende Zeit. Und da kann ich gut verstehen, dass es schwierig ist für die, die nicht mitkommen. Also ich selber habe eine große persönliche Bindung zu der Gruppe. aber auch zu dem alten Ort. Das fand ich schon wirklich sehr beeindruckend. Es war eine einmalige Erfahrung, dabei zu sein, sich mitzustreiten und da mit den Politikern an Tischen zu sitzen und ständig die Presse da zu haben oder Universitäten oder so. Das war schon toll, aber für die Leute hat es, glaube ich, wirklich keine Rolle gespielt, sich anders zu nennen. Sie differenzierte, wenn ich sagen darf. Darf ich noch einen kleinen Hinweis? Ich will dich nicht unterbrechen. Sorry, ich wollte nur irgendwie nur mal, damit wir uns nicht zu sehr innerhalb des Raumes bewegen, noch mal darauf hinweisen, wo die Viktoria-Kaserne eigentlich ist. Ich glaube, vielen ist es gar nicht so bekannt. Es gibt einen Eintrag bei Wikipedia und im Zusammenhang mit Hamburg-Altona Nord. Und da ist Folgendes zu lesen. An der Bodenstedtstraße Ecke Zeiseweg steht noch der letzte nach 1880 gebaute Rest der ehemaligen, jetzt unter Denkmalschutz stehenden Viktoria-Kaserne. Dieser massive Bau mit den markanten Zinnentürmen ist eines der letzten Zeugnisse militärischer wilhelminischer Backsteinbauten in Norddeutschland. Also soweit jetzt ein bisschen kurz überrissen die Geschichte und auch den Ort der Viktoria-Kaserne. Und jetzt hoffe ich, dass ich Dodo den Gedanken nicht aus dem Kopf geschüttet habe. Alles gut. Spielt nur noch einen weiteren Aspekt mit ein. Das finde ich gerade sehr schön. Also das war in der Tat, die Diskussion habe ich persönlich differenzierter wahrgenommen. Also es gab sehr wohl Leute, die gerne einen Schnitt machen wollten, um dann eben einen Neubeginn zu schaffen, das Alte loslassen, etwas Neues kreieren. Letztendlich ist es dann aber eben wie in solchen Prozessen eine Gruppenentscheidung und die Gruppe hat dann also mehrheitlich entschieden, in ziemlich langen Diskussionen, und dann gab es eben noch den Mailverkehr nebst neuen Logos und was nicht alles entworfen wurde, und hat sich eben sozusagen für eben in Anführungsstrichen den konstruktiven Geist aus dem Frappant entschieden. So habe ich es persönlich verstanden. Also die Idee dessen, was uns dort getragen hat, wir waren ja zusammengewürfelt. Es war ja auch keine Freiwilligkeit, sich dort zu finden. Es kamen ja viele Leute aus vielen Orten, die dort quasi vertrieben wurden, dorthin als Zufluchtsort, um weiter arbeiten zu können, um miteinander Gemeinschaften bilden zu können. Dass diese Idee, habe ich persönlich so verstanden, wünschten sich viele, dass es weitergetragen wird. Und von daher war auch der Name nach wie vor sozusagen gerne als Programm angesehen. Weil es darüber hinaus natürlich noch, und das bedingt wiederum die Auseinandersetzung oder die Zusammenarbeit das ist eben auch sehr differenziert zu betrachten, mit diversen Kanälen in der Stadt, wo es eben darum geht, dass so etwas möglich ist, dass es dann eben einen Namen hat. Also es hat sozusagen einen Klang, der sich eben auch unter anderem in den anderen Netzwerken wiederfindet. Man muss nicht immer alles wieder neu erklären. Also ich denke mal, dieses Projekt ist ja in sich gescheitert. Hat doch was von Name-Dropping eigentlich. Und ich finde eigentlich ist nicht richtig. Moment, wo ist was gescheitert? Unser Ziel war, dieses Haus zu erhalten, eine Diskussion anzustoßen und da wirklich ein Kulturzentrum in dem Sinne Anwohnern hinzukriegen. Also es war unser Ziel von vornherein. Jetzt gab es viele Leute, die sagten, interessiert mich nicht, ich will an dich einen Arbeitsraum. Das ist normal. Aber wir hätten natürlich innerlich in der Zeit eine Diskussion führen müssen, zu sagen, also ihr müsst euch entscheiden. Wir versuchen, das hier konsequent zu erhalten. Also uns auch mit den Behörden in der Weise auseinanderzusetzen und nicht monatelange Diskussionen zu führen, wie günstig ist nun der nächste Mietpreis fürs nächste leere Gebäude. Ich kann es verstehen. Aber es war nicht mein Ziel. Also, ne, deswegen, dein persönliches Ziel, aber nee, auch das von vielen anderen gegangen. Also es ist nicht so, dass ich da nun alleine saß und wollte nun mich weiter vertreten. Das kollektive Ziel kann man auch nicht sagen. War da ja ähnlich geartet. Also viele Leute wollten da ausharren. Viele Leute waren persönlich bereit, sozusagen das Gebäude eben auch wirklich zu verteidigen. Und wenn dann allerdings eben die Mehrheit entschließt, beziehungsweise der Druck von außen sich auch so massiv erhöht. Die Mehrheit ist eben die, weiß ich auch nicht. Aber gut, das sind Tatsachen. Ich finde nur, der Name könnte wirklich geändert werden, weil das geknüpft ist an diese Idee, da so etwas, das ist irreführend, weil es nicht der neue Ort. mit anderen Zielen. Ich meine, das muss doch nicht erkennbar sein. Moment, da müssen wir, da sind wir noch gar nicht. Also Ziele werden ja zum Beispiel gerade erst definiert. Und zwar unter, ne, das ist wenig Zeit, ein Jahr. Und das Bemühen und Bestreben der Menschen dort ist schon da zu bleiben. Nun sind wir jetzt nicht als Verbrandsprecher hier, sondern wir sprechen wirklich mit einer privaten Meinung. Weil wir sind aus dem Vorstand eben aus diversen Gründen zurückgetreten, weil wir auch privat und so weiter einfach mal landunter sind. So, und das Bestreben ist schon dort zu bleiben, sich dort im Viertel zu integrieren. Die Arbeit, die wir sozusagen im Verband begonnen haben, die Leute der Umgebung sozusagen mit reinzuholen, mit anzusprechen, mit Aktionen wie heute auch wieder vom Flohmarkt über, was heute auch noch läuft, die Planungswerkstatt, eine Wunschwerkstatt sozusagen, die dort initiiert wurde, um sich zu beteiligen an den Altonaer Prozessen, um Bürger mit einzubinden, Wünsche mit aufzunehmen, diese dann hinterher offiziell einzureichen, so möglich und so weiter. Das läuft nach wie vor. Es ist halt bloß eben aufgrund der Kubatur, sprich das Gebäude als solches, gibt nicht diese ganze Fülle her, die damals im Stadthauskonzept zum Beispiel zum Tragen kam als Idee, weil es ist faktisch einfach nicht so viel Platz da. Und somit bedingt sich einfach, dass einige Dinge so jetzt noch nicht stattfinden können. Und wir müssen halt überhaupt gucken, wo und wie ist es da jetzt möglich. Es werden eben unter Hochdruck mögliche Konzepte entwickelt, sprich Optionen erst einmal. Und da läuft man natürlich auch in einige Sackgassen. Viele Gedanken lassen sich und Wünsche lassen sich leider dann so nicht ganz realisieren. Und da muss man eben wieder für sich zurückrudern und gucken, wer jetzt gerade wo überhaupt steht, welche Möglichkeiten es gibt, welche Kräfte im Verein, das weißt du selber, wie kraftraubend das ist, persönlich, ja, menschlich. Ja, für mich ist es, wie gesagt, und dann ist es eben auch immer wieder der Fall. Da kann ich auch einfach hier vielleicht nochmal einen Aufruf an junge Menschen äußern, sich zu engagieren, denn die weiter im Leben Fortgeschrittenen, die eben auch Familie und Job und so weiter haben und dort nach wie vor tätig sind, das ist einfach ein Fakt, dass dann irgendwann Kapazitäten an Zeit und Energie fehlen. Und Leute, die einfach noch mehr, die nur das als Thema vielleicht sogar haben, könnten sich toll engagieren und einbringen. Ich möchte auch noch mal was zu sagen, weil also ich sehe das schon so, dass die Menschen der Verein sind und die sind halt zum sehr großen Teil mitgekommen. Also natürlich wollten viele nicht mitkommen. Viele haben, wie auch ich, extrem viel Hoffnung da in den Ort gesetzt. Also ich war einfach begeistert von dem Ort. Aber es ist jetzt falsch zu sagen, dass der Verein sich geändert. Also dass Stadthaus neben IKEA finde ich schon großen Unterschied. Als IKEA verhindern und da ein Stadthaus. Mhm. Also darum geht es doch nur eigentlich. Verstanden. Das habe ich auch nicht gesehen. Ein Stadthaus mit IKEA in der Kaserne ist doch grundsätzlich etwas ganz anderes als ein Stadthaus in der großen Bergstraße, wo man IKEA verhindert. Also das man muss sich das ja so vorstellen, dass es ein demokratischer Prozess ist, wo sich unterschiedliche Leute, das ist ja kein homogener Haufen, das sind ganz unterschiedliche Leute. Da weiß ich, bin ich mir auch nicht so sicher. Es gibt auch einige Leute, die ihre Interessen vertreten. Wenn man jetzt sich auseinandersetzt mit BSU, mit Kulturbehörde und so, dass man sich gut arrangiert für irgendeinen Ort, damit man ein neues Künstlerhaus, so wie Friese und andere das ja auch gibt, also es unterscheidet sich ja nicht groß, sich da darauf zu einigen, wie kriegen wir Bedingungen hin, womit wir überhaupt existieren können. Ne? Wahrscheinlich habt ihr ja auch sogar schon mal gesprochen mit der Behörde und die haben gesagt, jetzt in der neuen Altonaer Mitte wird auch ein neues kreatives Viertel entstehen und da könnt ihr dann natürlich auch mitmachen, oder? Ideen im Raum? Nein, es gab diese Presseverlautbarung, aber das haben wir ja eben um IKEA und so weiter und um bei vielen anderen Gelegenheiten auch erlebt, dass dann aus der Politik mal wieder einer aus der Reihe vorschießt, eine Idee verlautbart, wie zum Beispiel, du sprichst jetzt die alte Halle an, im Güterbahnhof. Das kam mal zur Sprache, aber das ist aufgrund der Aurelis-Komplikation, sprich Aurelis, die das Gelände besitzen, dort eben ihre eigenen Pläne verfolgen, und so weiter, ist es vom Tisch. Also das ist nicht realistisch. Ja? Und wir versuchen uns einfach an realistischen Gegebenheiten zu orientieren, weil das ist nun mal das, was dann Fakt ist. Die Möglichkeiten, die sich bieten, über die kann man diskutieren. Wie weit da jetzt die Gespräche in welcher Richtung auch fortgeschritten sind oder was gerade passiert, ist eine große Frage, weil ja eben auch entsprechend wir mitbekommen, Ole von Beuys ist zurückgetreten, dementsprechend Frau von Welk. Das heißt also, es wird jetzt ein großes Stühlerücken beginnen und es beginnt auch in der Politik die Sommerpause. Wir erfahren im Moment nichts, es liegt alles ein wenig auf Eis. Das heißt, es gibt uns und das ist der Prozess, der eben im Haus läuft. Es werden Optionen geprüft, wie kann man sozusagen diesen Wunsch, Kultur an diesem Ort zu schaffen und zu erhalten, einen Ort für die Künstler zu erhalten und darüber hinaus eben auch für die Bürger zugänglich zu machen und so weiter, wie es ja auch damals unser Wunsch war. Wichtiger wäre aber doch, wie kann man das bewerkstelligen? Eines ganzen Bezirkes mitzuarbeiten. Das passiert also, ja außerdem. Als Künstlerin ist für mich Kunst, künstlerisch zu arbeiten. Kann ich da vielleicht auch mal noch was entschuldigen. Zum einen dieses Thema Gestaltung des Bezirks mitzuarbeiten. Ich glaube, da läuft eine Illusion auf. Also das ist irgendwie gelaufen. Also die Altona Mitte ist BSU-Sache für die nächsten 15 Jahre. Und ich meine, selbst die SPD, die ja nun nicht gerade für eine sonderlich kritische Haltung in Altona bekannt ist, hat das Beteiligungsverfahren kritisiert bzw. festgestellt, dass es da kein Beteiligungsverfahren gibt. Also woran will man sich denn da noch eigentlich dran abarbeiten? Das ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Anderes Thema. Es ist ja so, dass der momentane Aufenthalt der Frappant-Künstler in der Viktoria-Kaserne im gewissen Sinn subventioniert ist. Ich glaube, ich sage da jetzt kein pikantes Detail, aber es ist auf jeden Fall mir aufgefallen, dass ich in Gesprächen mit Künstlern oder Bewohnern von anderen Künstlerhäusern dann den Vorwurf in Unkenntnis der Tatsache, dass die Blinzelbahn nicht in der Viktoria-Kaserne ist, den Vorwurf zu hören bekam, ja, ihr zieht uns ja die ganzen Leute weg. Also, weil eben da praktisch in der Viktoria-Kaserne die Mietkosten für die Künstlerateliers günstiger sind, gibt es da schon eine Kritik, die zu meinem Erstaunen ich hören konnte von anderen Künstlerhäusern, die gesagt haben, ja, da wird irgendwie so ein Brain Training irgendwie inszeniert in die Viktoria-Kaserne. Ich versuche jetzt nur irgendwie möglichst nicht irgendwie tendenziös zu argumentieren, aber das sind Fragen, die an mich gestellt wurden. Habt ihr da wie positioniert ihr euch da? Oder wurden euch die Fragen auch schon gestellt? Oder ist das jetzt eine ganz neue Situation, die sich jetzt einstellt? Also zum ersten Punkt würde ich vielleicht gerne eben kurz was sagen, sprich dieses Abarbeiten. Es ist nach wie vor der Wunsch und der Wille, sich einzubringen und zu gucken, wo und wie man mitgestalten kann. In dem Fall jetzt wie zum Beispiel heute eben wieder die Planungswerkstatt, der Aufruf an die Bürger, sich einzubringen. Und das aber eben gekoppelt mit den Fachkräften, die im Haus sind, sprich Architekten und Stadtplanern, zu gucken, ob man da nicht irgendwo doch noch einen Einfluss gewinnen kann über die entsprechenden Kanäle. Das ist zumindest den Versuch wert. Ja? Man muss es versuchen. Das ist das, worüber wir vorhin sprachen, über das Engagement. Und da rufen wir eben auch nochmal auf zum Bürgerengagement. Schaut auf die Seite, guckt nach den Terminen, geht zu den zum Planungswerk-Workshop und bringt Vorschläge ein. Engagiert euch. Das andere, da habe ich gerade ein großes Fragezeichen, weil das ist eine Außenwahrnehmung, die mir so noch nicht begegnet ist. Ja, mir auch nicht, und ich würde da auch großartig warnen, Künstlergruppen als konkurrierende. Das ist latent. Also bitte. Ja, nee, da muss man ja arbeiten. Aber ja, okay, dann arbeitet da dran. Das ist klar. Aber man kann das nicht aus der Welt schießen, indem man sagt, ja, ich würde davor warnen. Oder was habe ich jetzt falsch verstanden? Nee, also natürlich ist es wichtig, dass Leute oder Gruppen, die an ähnlichen Punkten interessiert sind, zum Beispiel an der Schaffung von Kultur oder von öffentlichen Räumen, wo man debattieren kann oder was auch immer, dass die natürlich sich zusammenraufen und miteinander kämpfen. Da haben wir aber Überhaupt keine Feindseligkeit habe ich da nicht wahrgenommen. Ich persönlich nicht. Bin aber ja jetzt seit dem Umzug in die Kaserne auch nicht mehr im Vorstand. Und da muss man natürlich dran arbeiten. Aber was Dodo eingangs erklärt hat, wie viel Arbeit das war, das muss man natürlich verstehen. Also man trifft auf Realitäten. Der Umzug, die Professionalisierung der eigenen Strukturen, juristische Fragen, wie interne, wie externe, neue Gruppen, Renovierung, das sind ja alles Aspekte und nicht zuletzt natürlich die Kultur. Den meisten ist es wichtig, dass Kultur gemacht wird. Deswegen waren wir eine Gruppe, die sich selbst organisierte und wuchs und wuchs und immer mehr Gehör bekommen hat, weil es auch eine kulturelle Substanz gab, an der musst du ja weiterarbeiten. Jetzt waren wir in dieser Situation, uns in der Bergstraße diversen größeren Entwicklungen konfrontiert zu sehen. Aber wir müssen natürlich auch zusehen, wenn Kultur uns wichtig ist, dass wir daran direkt arbeiten. Und das ist absolut programmfüllend, was dort im Moment abläuft. Und das sind, glaube ich, ganz normale Prozesse. Und ich würde begrüße es überhaupt nicht, wenn daraus Kritik formuliert wird, die an die Künstlergruppe getragen wird. Klar muss man, Kritik ist okay, man muss da diskutieren. Aber ich glaube, dass man den Link nicht vermissen lassen darf, dass das Umziehen zum Beispiel im Einjahrestag komplett die Ressourcen frisst, total energieaufwendig ist, kostenaufwendig ist und das entzweit. Und ich glaube nicht, dass, wenn ich das jetzt eben so rausgehört habe, dass da diese Kritik an dem Vorgehen des Frappans gerechtfertigt ist. Das sind ganz normale, logische Prozesse. Das braucht unheimlich viel Aufmerksamkeit, sich neu einzuspielen. Und ja. Und die Verbindung zu anderen Häusern überhaupt wieder aufnehmen zu können. Das heißt, du musst ja erst einmal renovieren, gucken, dass die Struktur miteinander, untereinander funktioniert, dass das Ganze sich auch irgendwo trägt, bewerkstelligen lässt. Und dann eben richtet sich so ein Ort langsam ein. So etwas geht ja auch nicht von heute auf morgen. Und es sind viele beteiligt. Und es gibt eben, sobald es wieder abgebrochen wird, und das ist eben das, was sehr, sehr schade wäre, müsste man wieder irgendwo neu beginnen. Das heißt also, all diese Energie, die man dort hineingesteckt hat, auch im Verbund mit anderen, also uns ist ja eben die Verbindung zum Netzwerk recht auch statt, fast abgebrochen, weil man sich erstmal nur auf das Haus konzentriert, um das Haus zum Funktionieren zu bringen. Dann kann man eben doch schon scrollern. Also ich sehe gerade, das Scrollern den Kopf schüttelt. Ja, das kann ich für einen Großteil nachvollziehen. Weil nämlich die Leute, die sich über Recht auf Stadt auch engagiert haben, die im Frappant waren, die sind nämlich nicht mitgekommen in die Kaserne. Und deswegen ist da auch keiner übrig. Anscheinend. Moment, da sind vielleicht 2-3 People, die da öfter mal auftauchen bei irgendwelchen Treffen, aber im Endeffekt ist das schon richtig. Die Vernetzung ist richtig gekappt worden, nachdem ihr in die Kaserne rübergegangen seid. Das sehe ich auch so. Da möchte ich persönlich eben ein Wort sagen, weil du mich so anguckst. Ja. Ich bin immer ein bisschen visueller Mensch. Nervös. Ich bin immer ein bisschen nervös. Es ist zum Beispiel, also da zum Beispiel mein Engagement ist da zurückgegangen, ganz klar, weil ich eine Familie habe und einen Job und dementsprechend da sehr viel Energie investiere. Und das, was an Energie noch übrig ist, sozusagen, bringe ich eben gerne ins Haus mit ein. Beziehungsweise ich habe ja vielleicht auch nochmal den Wunsch, selber zu arbeiten. Ja, dann bist du vielleicht der Einzige noch, Dodo, der da noch übrig ist. Gar nicht die Innenansicht. Also das ist nicht korrekt. Ja. Also es liegt schon daran, wie welche Person sich einbringt. Es liegt viel an Personen. Okay, jetzt nutze ich doch mal wieder die Möglichkeit. Ich denke, dass vielleicht die Diskussion auch ein bisschen schwierig wird, dass irgendwie so zwei Fronten sind gut, okay, die zwei gegenüberstehenden Meinungen haben ja auch ihren Sinn und Hintergrund. Ich sehe das nicht. Ich bin eigentlich da in der Richtung unterwegs, dass ich denke, ihr sitzt da eine Illusion auf. Ihr sitzt der Illusion auf, ihr sitzt da in der Victoria-Kaserne und irgendwie geht es schön weiter und irgendwie wird es weitergehen, wie ihr das euch wünscht. Und das glaube ich leider nicht. Der Mietvertrag läuft, glaube ich, bis April 2011. Dann läuft die Subvention aus. Dann heißt es irgendwie ein bisschen mehr, und nicht ein bisschen mehr, sondern ein bisschen mehr als mehr, Miete zu zahlen. Und die vergleichbare Situation zu den anderen Künstlerhäusern stellt sich dann finanziell zumindest her. dann wird sich ein ziemlich schneller Aussonderungsprozess in Gang setzen innerhalb der Frappant-Künstler. Die einen können das zahlen, die anderen können das nicht zahlen. Das ist meine Befürchtung. Ihr könnt mir, ich hoffe, ihr widersprecht mir vehement und das mit guten Argumenten. Das ist ein Jetzt-Status realistischer Blick sozusagen, Ausblick aus der Situation, dem Kenntnisstand. Wohin es gehen wird, das sagte ich eingangs, ist ganz schwierig, weil das ist in der Tat, das sind genau die Prozesse, von denen ich gerade redete. Das sind die Optionen, wo Optionen entwickelt werden, weil dieses Szenario sehr wohl bekannt ist. Also dieses Szenario, das du gerade eben gezeichnet hast, ist uns bekannt, ist den Leuten, die dort arbeiten und sich engagieren, bekannt. Und das ist eben der Moment, wo man klaren Auges ganz realistisch eben sehen muss, welche Alternativen gibt es, welche Wege gibt es, etwas auf die Beine zu stellen, was weiterreicht. Und das Weiterreichen, also was ich eben auflösen wollte, war, meines Erachtens nach gibt es da keine Fronten. Ja, wir befinden uns nicht im Krieg. Und mir wurde vorhin auch insgesamt etwas viel vom Kampf geredet. Ich sehe das etwas aufgeweicht oder in einem anderen Sprachgebrauch vielleicht eher ein bisschen, es kracht schon mal im Gebälk, aber nichtsdestoweniger, trotz sind sich viele Leute im Grunde genommen einig und grün mit den Intentionen, die sie verfolgen. Und das ist etwas, wo ich einen Fokus hinlegen wollen würde. Sprich, wo und wie man eben als Kulturschaffender nicht nur ein Gentrifikationsproblem und Auslöser ein möglicher ist, sondern wo man darüber hinausgehend sozusagen seine soziale Verantwortung jenseits der Leinwand wahrnimmt, um eben auch entsprechende Strukturen und Prozesse nach Möglichkeit aufzuhalten oder konstruktiv in unserem Sinne mitzugestalten. Und das bedeutet eben, sich an den Realismen zu orientieren, wie du es gerade benannt hast, darüber hinaus dann eben entsprechende Szenarien oder Optionen überhaupt erstmal zu entwickeln, denn es sind nur Ideen, die aber eben, die man ja noch nicht äußern kann, wenn man etwas gefunden hat, für das man gehen kann, das also auch in sich stichhaltig ist, dann denke ich, werden die Leute das auch äußern. Genau wie eben auch seit geraumer Zeit dort jetzt massiv diskutiert wird über eine Positionierung, die nach außen getragen werden soll. Das ist auch ein Prozess. Das ist sowohl ein menschlicher als auch ein inhaltlicher Prozess, was das Verband in dem Gebäude dort betrifft. Sprich Vision und Idee und realistische Ansichtsweisen in Verantwortung eben dessen, dass man dort sitzt und eben unter Versuch der Einbindung und Eingliederung in das Viertel. Also es ist ja nicht, dass man sich anbiedern will, sondern man sitzt dort und bietet den Leuten an, hineinzukommen, anzukommen, sich das anzugucken. Es sind viele Veranstaltungen, viele kleine Puzzlesteinchen sehe ich da, die hinterher insgesamt mit den anderen zusammen, vom Gängeviertel bis hin zu über, und es gibt zig Häuser, dass das insgesamt ein Flickenteppich, ein schönes Bild gibt, das sich trägt. Und wenn man ein sehr konstruktives, visionäres, schon fast spinnertes Bild zeichnen möchte, das ist meine persönliche Meinung, wäre es vielleicht sogar so etwas wie eine noch stärkere Vernetzung der Häuser und der Menschen, die diesen Ideen einer Gemeinschaft folgen, dass man sich untereinander noch stärker hilft durch den Austausch von Gütern, was ich was wie Anlage, hey, habt ihr eine Anlage über, wir brauchen die jetzt da und dafür die in die Veranstaltung, und eben auch Leuten Foren bietet, zu rotieren. Das war zum Beispiel ja anfangs so etwas, was wir im Frappant versucht hatten, ein Podium dort durchzuführen mit entsprechenden Diskutanten. Das hat nicht geklappt. Wohl aber hat es dann geklappt, dass es im Gängeviertel stattfand und so weiter. Also ich sehe da in der Tat mehr einen Austausch untereinander, denn ein Schienbein getrete und aufkommende Neid. Weil das finde ich sehr, sehr destruktiv, und das finde ich nicht klar, muss man mit dieser Kritik umgehen, wenn sie benannt wird. Nichtsdestoweniger trotz finde ich, dass man da ganz viel Pfund, jeder Raum und jede Initiative hat ganz viel Pfund im eigenen Regal, die man gemeinsam, wie zum Beispiel im Rahmen von Recht auf Stadt und anderen gemeinsamen Aktionen, eben entsprechend anführen kann. Ich glaube, wir